Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt kaum schönere Geschichten aus den Naturwissenschaften zu erzählen als solche, wo ein Phänomen, ein beobachtetes Phänomen, die Theorie darauf aufmerksam macht, dass gewisse Dinge noch fehlen. Beziehungsweise noch besser ist es, wenn es umgekehrt laufen kann, nämlich wenn die Theorie sagt, nein, es muss so sein, damit bestimmte Phänomene erklärt werden können. Will man überhaupt irgendwas verstehen, reicht es also meistens nicht, einfach nur ein Phänomen zu beobachten oder nur eine Theorie zu machen, sondern es ist immer das Wechselspiel von Theorie und Beobachtung oder von Theorie und Experiment, das uns überhaupt in den Naturwissenschaften auch nur einen Schritt weiterbringt. Anders geht es gar nicht. Und die Frage nach der Rotation von schwarzen Löchern, ich meine, wir haben ja so viel über schwarze Löcher gesprochen, im Grunde genommen gibt es kaum noch ein Thema von schwarzen Löchern, was wir noch nicht durchgearbeitet haben, aber die Frage von Rotation von schwarzen Löchern haben wir nämlich noch nicht durchgearbeitet. Und das ist so ein wunderbares Beispiel, wo Experiment, also Beobachtung bei der Astronomie und Theorie wunderbar zusammengehen. Thema der heutigen Sendung, rotieren schwarze Löcher. Und es ist ein Wahnsinnsthema. Weil diese Frage uns mal wieder an den Rand unserer Erkenntnismöglichkeiten bringt, einerseits, aber Gott sei Dank nicht darüber hinaus. Rotieren schwarze Löcher. Wie will man feststellen, dass etwas rotiert, von dem man ja weiß, dass man eigentlich gar nichts erfahren kann? Es kommt ja nichts raus aus dem schwarzen Loch. Wie soll denn bitte die Information rauskommen, dass das schwarze Loch rotiert? Nun ja. Wie machen wir das am besten? Die Beobachtung. Beobachtung von sehr, sehr, sehr leuchtkräftigen, sehr weit entfernten Objekten. Mit anderen Worten, zunächst erkannte man, da leuchtet etwas, dann stellte man fest, oh, die Rotverschiebung der Spektrallinien in dem Licht dieser Objekte ist so groß, die müssen wahnsinnig weit von uns entfernt sein. Aber sie sind so hell. Was heißt das? Nun, ihre Leuchtkraft muss unglaublich groß sein. Man stellte fest, die bringen diese Objekte, sogenannte quasi-stellare Objekte, Quasare, bringen also eine Billion Sonnenleuchtkräfte, also 10 hoch 12 Sonnenleuchtkräfte, aus einem Gebiet heraus, das ungefähr so groß ist wie das Sonnensystem. Ein paar Lichtstunden, sagen wir einen halben Lichttag. Wie kommt diese Leuchtkraft zustande? Das war die Frage. Nach relativ kurzer Zeit war einem klar, ja, also Sterne können das ja nicht sein. Man kann ja nicht eine Billion Sonnen in einem Volumen von der Ausdehnung, sagen wir mal, von einer Lichtstunde oder einem Lichttag hoch drei hineinpacken. Das klappt gar nicht. Also Sterne können das nicht sein. Die Umwandlung durch Fusion kann es nicht sein. Es war schnell klar, es muss etwas ganz anderes sein, nämlich die zeitliche Veränderung der Energie, das ist ja die Leuchtkraft, muss zusammenhängen mit einer Änderung von Masse. Man spricht von Akkretion. Erinnern sich? E gleich mc Quadrat. Wenn wir diese Gleichung durch die Zeit dividieren, haben wir E geteilt durch T, also T ist jetzt die Zeit, Energie pro Zeit ist die Leuchtkraft. Auf der anderen Seite steht c Quadrat mal m durch Zeit. Nun, c ist eine Naturkonstante, bleibt also nur übrig m durch T. Die Masse pro Zeit. Und zwar ist das die Masse, die pro Zeiteinheit in Energie umgewandelt wird. Hier muss Masse direkt in Energie umgewandelt werden, um diese wahnsinnigen Leuchtkräfte zu erzeugen. Man stellte fest, also wenn man zunächst einmal nur einfach mal so rechnet, dann braucht man bei etlichen dieser Objekten bis zu 10 Sonnenmassen pro Jahr, die direkt in Energie umgewandelt werden müssen. 10 Sonnenmassen pro Jahr. Wie soll das gehen? Naja, war klar. Einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass dieses Zeug von außen auf das Loch zufällt. Um allerdings die Leuchtkraft zu erzeugen, nutzt es nicht einfach, das Material in das Loch reinfallen zu lassen, wird das Loch einfach größer. Ja? Sondern es muss natürlich so sein, dass die potenzielle Energie, die das Gas hat, wenn es auf das schwarze Loch hinzuläuft, systematisch in kinetische, also in Bewegungsenergie umgesetzt wird. Und kinetische Energie wird in was umgesetzt? In Strahlung. Da kommt man drauf, dass also das Material um ein schwarzes Loch herum in einer Scheibe, in einer sogenannten Akkretionsscheibe, auf das Loch zuspiraliert. Und da liegt der Hund begraben. Wenn das Zeug nämlich sich in einer Scheibe um das schwarze Loch herum ansammeln kann, dann hat es Drehimpuls. Dieser Drehimpuls muss irgendwo hin, wenn das Material dann tatsächlich auf das schwarze Loch fällt. Und dieser Drehimpuls kann nicht verloren gehen. Und deswegen kann ich Ihnen jetzt schon mal die Frage beantworten, rotieren schwarze Löcher? Die Antwort ist ein ganz klares und eindeutiges Jawohl. Und das müssen Sie auch. Und jetzt kommen wir an die Verbindung von Theorie und Beobachtung. Die wahnsinnig hohen Leuchtkräfte von Quasaren erfordern geradezu, dass schwarze Löcher rotieren, und zwar maximal rotieren, weil sonst kann man die Leuchtkräfte, die da notwendig sind, gar nicht erzeugen. Es stellt sich nämlich heraus, wenn man eine Akkretionsscheibe, stellen Sie sich mal vor, hier in der Mitte liegt ein schwarzes Loch und wir haben unsere Akkretionsscheibe, ja, in der Nähe des schwarzen Loches. Wie weit kann das Material eben gerade noch sichtbar, erkennbar beschleunigt werden durch das Gravitationsfeld des schwarzen Loches, bevor es reinfällt? Denn wenn es reingefallen ist, das nutzt uns nichts mehr. Was wir brauchen, ist das Material, was ja ans Loch rankommt und strahlt und strahlt. Es muss also beschleunigt werden. Und es stellt sich heraus, dass die letzte stabile Bahn, die das Gas in einer nicht, in einem für ein nicht rotierendes schwarzes Loch, Achtung, nicht rotierendes schwarzes Loch, schon mal für die Experten, ist ein Schwarzschildloch. Ein nicht rotierendes schwarzes Loch, da ist die Akkretionsscheibe, kann bis auf 3 Schwarzschildradien an das schwarze Loch heran. Also nur nochmal, klar, wir haben es ja schon oft erwähnt, ich sage es nochmal, der Schwarzschildradius von der Sonne ist 3 Kilometer, ne, die hat 700.000 Kilometer Radius, man müsste sie auf 3 Kilometer zusammenpressen und das geht mit der Masse. Hat man also ein schwarzes Loch von 1 Milliarde Sonnenmassen, dann ist der Schwarzschildradius 3 Milliarden Sonnenmassen. Nur nochmal hier zum Verhältnis, die Erde ist von der Sonne 150 Millionen Kilometer weit entfernt. Also das sind die Größenordnungen. Deswegen müssen Sie sich keine Gedanken um schwarze Löcher machen, weil die Dinge haben einen außerordentlich beschränkten Einflussbereich. Das nur schon mal dazu. Okay. Kommen wir zurück zur Akkretionsscheibe. Also, das Material bei einem nicht rotierten schwarzen Loch kann bis auf 3 Schwarzschildradien an das Loch heran, dann fällt es rein, es kommt zu keiner weiteren Veränderung mehr. Das heißt, die Leuchtkraft hat was mit 3 Schwarzschildradien zu tun. Das ist schon ordentlich. Es stellt sich raus, dass die Effizienz bei einem nicht rotierenden schwarzen Loch ist nur 8% der Masse, die da reinfällt. Nur 8% der Masse kann tatsächlich in Energie umgewandelt werden, sodass wir das als Leuchtkraft sehen können. Und dann kommt, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt wirklich was für die absoluten Spezialisten unter Ihnen. Sie können sich vorstellen, naja gut, dann schmeißt man eben mehr drauf. Ist nicht. Das geht nicht. Und zwar deswegen nicht. Man kann nicht beliebig viel auf ein schwarzes Loch draufschmeißen, egal ob es rotiert oder nicht rotiert. Denn man hat mehrere Kräfte, die da einander die Balance halten. Und jetzt geht es um die sogenannte Eddington-Leuchtkraft. Das ist die maximale Leuchtkraft, die eine Akkretionsscheibe überhaupt haben kann. Und die hängt nämlich davon ab, wie schwer das Loch ist. Denn nur, wenn die Eddington-Leuchtkraft, also ich muss mich beruhigen, weil es ist ein heißes Thema, ich muss mich beruhigen. Die Akkretionsscheibe fängt an zu strahlen. Die Strahlung übt natürlich auf das ankommende Material wieder einen Druck aus. Ja? Also das Photon stößt mit dem ankommenden Elektron, das Elektron wird davongeschossen, das Proton merkt, mein Elektron fehlt, wird also, es gibt einen Strahlungsdruck. Demgegenüber steht die Gravitationskraft des schwarzen Loches. Das heißt, wenn die Scheibe sehr heiß wird, dann ist die Leuchtkraft des Systems limitiert, begrenzt durch das Gleichgewicht von Strahlungsdruck nach außen und Schwerkraft nach innen. So, man kann also nicht beliebig viel Leuchtkraft erzeugen. Egal, wie viel Gas kommt, irgendwann ist Feierabend. Der Strahlungsdruck stoppt das Ganze. Deswegen weiß man, wie viel man maximal aus einem nicht rotierenden schwarzen Loch an Leuchtkraft herausholen kann. Das weiß man. Die Eddington-Leuchtkraft. Okay. Wie ist es beim nicht rotierenden schwarzen Loch? Jetzt kommen wir zur allgemeinen Relativitätstheorie. Es zeigt sich, dass wenn eine Masse rotiert, sie nicht nur die Raumzeit verbiegt, in dem Sinne, dass dort eine Mulde entsteht, sondern dass durch die Rotation die Raumzeit auch noch verdrillt wird. So ein bisschen, also jetzt, das ist aber nur unter uns, also so ein bisschen so wie so ein Strudel. Wenn man in der Badewanne sitzt, sieht man, dass ja, das Wasser also durch einen Abguss rausläuft, wie so ein Strudel. Dass also eine rotierende Masse die Raumzeit verdrillt. Ein Effekt übrigens, der erst unlängst für die Erde genau nachgemessen worden ist. Also man muss die allgemeine Relativitätstheorie, da braucht man keine schwarzen Löcher dafür, aber das vielleicht ein andermal, um das nochmal genauer zu sagen. Bei den schwarzen, rotierenden schwarzen Löchern geht es also darum, dass die Raumzeit enger gepackt wird. Und das hat Konsequenzen. Das hat nämlich zur Konsequenz, dass die letzte stabile Bahn der Akkretionsscheibe für ein rotierendes schwarzes Loch 5-mal kleiner ist, als für ein nicht rotierendes schwarzes Loch. Mit anderen Worten, das Gas kann näher an das schwarze Loch heran, bevor es für immer unsichtbar wird. Mit anderen Worten aber auch, ich kann mehr potenzielle Energie, also Energie der Lage des Gravitationsfeldes, anzapfen. Und dann stellt man fest, dass 42% der Masse, die auf ein schwarzes Loch zulaufen, in Energie verwandelt werden können. Das ist ein Faktor 5. Im Vergleich zum nicht rotierenden schwarzen Loch. Und genau dieser Leuchtkraftunterschied, diesen Effizienzunterschied, den sieht man in der Leuchtkraft. Die Leuchtkraft von extrem leuchtkräftigen Objekten im Universum, also von Quasaren und Blazaren, müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen, von Blazaren haben wir noch gar nicht gesprochen, ja, und vielen anderen dieser aktiven galaktischen Kerne, dafür ist es notwendig, dass schwarze Löcher rotieren. Das geht gar nicht anders. Jetzt gibt es allerdings auch galaktische Objekte, also Doppelsternsysteme, wo einer der beiden, Doppel heißt ja zwei, einer der beiden ein schwarzes Loch ist. Umkreist von einem Stern, der noch auf der Hauptreihe sitzt, wo also noch, der noch in Ruhe Wasserstoff zu Helium verbrennt und aber regelmäßig ein Gasstrom sich auf dieses schwarze Loch hinzubewegt. Und so ist es jetzt unlängst gelungen, bei einem solchen galaktischen Objekt, also bei einem Doppelsternsystem, wo einer der beiden ein schwarzes Loch ist, festzustellen, aus den Beobachtungen, dass dieses Loch rotieren muss. Denn die Spektraleigenschaften des Lichtes, was von diesem Objekt kam, also nochmal, ja, die umdrehen einander, der Hauptreihenstern, praktisch ein Stern so wie die Sonne, nur aufgeblähter noch, ja, der langsam sein Gas an seinen Begleiter, ein schwarzes Loch, wenn ich rechne, sind 8 Sonnenmassen, ja, verliert. Dieses System weist Spektrallinien auf, die kann man nur damit erklären, dass eine Akkretionsscheibe so heiß ist, dass sie solche Eisenlinien erzeugen kann. Das sind relativistische Eisenlinien, jetzt mal für die Experten. Ja. Das heißt, das Material ist extrem heiß, ja, obwohl es aus Eisenkernen besteht, ja, Eisenatomen besteht, ist es sehr heiß und hohe Temperaturen, das heißt hohe kinetische Energie, lässt sich nur dadurch erklären, dass man also das Material sehr nah an das Loch heranbringt. Aber das ist noch nicht alles. Sie können sich natürlich vorstellen, da ja das Ganze eine Kepler-Rotation ist, das heißt, das System rotiert, genau wie ein System rotieren muss, wenn eine Punktmasse in der Mitte alles dominiert, ja, die Rotation der Planeten zum Beispiel um die Sonne ist sowas, dann weiß man ganz genau, an welcher Stelle in einer Akkretionsscheibe, ja, um die Scheibe und das schwarze Loch herum, hat die Geschwindigkeit einen gewissen Wert. Wenn ich die Masse des schwarzen Loches kenne, kann ich für jeden Punkt in der Akkretionsscheibe die Geschwindigkeit exakt ausrechnen. Und diese Geschwindigkeit, die kann man für jede Akkretionsscheibe sauber modellieren. Und dann kann man praktisch einen Erwartungswert definieren. Wie breit muss eine Spektrallinie sein, damit sie von der Innenkante des schwarzen Loches und jetzt nicht, na, man kann es dann überprüfen, rotierendes schwarzes Loch, nicht rotierendes schwarzes Loch und so weiter. Wie muss es sein? Und wenn man dann eine Spektrallinie findet, die eine so große Verbreiterung hat, dass es sich nur mit einem nicht rotierenden schwarzen Loch erklären lässt, dann muss man schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen, dass es sich dabei um ein schwarzes Loch handelt. Und zwar um ein rotierendes schwarzes Loch. Tja, Ende der Vorstellung hätte ich fast gesagt. Es gibt einen wunderbaren Witz. Gott wird gefragt, du hast also das ganze Universum geschaffen? Ja. Das ganze Universum mit allem, was drin ist? Ja. Auch mit schwarzen Löchern? Ja. Diesen Dingern, die alles auffressen? Ja. Dann fressen die ja auch dich auf. Da muss ich noch dran arbeiten.